Deutschlandfunk. Deutschland heute. Auf den Spuren der EU in Deutschland. Die Diskussion um Freiheit im Internet ist zu einem zentralen Thema des EU-Wahlkampfs geworden. In erster Linie sind sogenannte Upload-Filter im Fokus, also eine Software, die Dateien während des Hochladens im Netz prüft und eventuell abweist. Das sehen viele als Einschränkung, als mögliche Einschränkung der Internetfreiheit. Nach der Urheberrechtsreform der EU könnten diese Upload-Filter nun flächendeckend kommen. Die Befürworter der Reform weisen auf Vorteile für Urheber wie etwa Autoren hin. Und zu diesen Befürwortern gehört der CDU-Politiker Axel Voss, der sich seit Wochen immer öfter Anfeindungen ausgesetzt sieht. Moritz Küpper hat ihn im Wahlkampf beobachtet. Hier muss Axel Voss nichts befürchten. Ein Restaurant im Kölner Stadtteil Lindenthal, ein bürgerliches Viertel, eine CDU-Hochburg. Voss, 56 Jahre alt, Jurist, seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, ist zu einer Wahlkampfveranstaltung gekommen. Trotz eines plötzlich einsetzenden Starkregens, trotz Osterferien und trotz großer Konkurrenz an dem Abend durch das DFB-Pokal-Halbfinale sind fast 50 Menschen gekommen. Vor allem CDU-Mitgliederinnen und Mitglieder sitzen hinter ihren Weingläsern Kölschstangen oder Apfelsaftgläsern. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, die Sorge um die Abschaffung des Bargelds, die Energieversorgung, aber auch eine weitere EU-Erweiterung, das sind die Fragen der Gäste. Doch Voss selbst hat auch noch ein Thema. Jetzt regen sich alle über sogenannte Upload-Filter auf, die eigentlich gar nicht mal im Text stehen. Die Diskussion um die sogenannten Upload-Filter, die mittlerweile beschlossene Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, wie es offiziell heißt, wurde in den letzten Monaten zu einem Kampf um die Freiheit des Netzes umgedeutet, war das wohl umstrittenste Gesetz der ausgehenden Legislaturperiode des EU-Parlaments. Und Voss, der zuständige Berichterstatter, wurde für viele Gegner der Reform zu einer Hassfigur, bekam sogar Morddrohung. Also bei jeder Podiumsdiskussion, die ich bislang mitmache und auch bei dem Vandalismus an den Plakaten, stelle ich schon fest, dass hier auch dieses Urheberrecht, Artikel 13 oder jetzt eben 17, durchaus noch eine Rolle spielt. Nicht so im bürgerlichen Köln-Lindenthal. Gut 2 Stunden hat Voss mit seinen Parteifreunden diskutiert, steht nun neben der Besteckausgabe des Restaurants. Eigentlich plätschert der Europawahlkampf bisher eher unaufgeregt vor sich hin. Osterferien, der Wahltermin noch fast einen Monat hin. Doch die Person Voss polarisiert. In Köln beispielsweise wurden zu Wochenbeginn eine 2-stellige Zahl von CDU-Wahlplakaten entfernt oder besprüht. Die Täter verpassten Voss in schwarzer Farbe ein Anarchisten-A und den Slogan »Nie mehr«. CDU. Es ist schwierig, ich versuche das insbesondere nicht zu sehr an mich ranzulassen. Ich versuche auch der Familie nicht alles zu erzählen, was dort vorkommt oder was dort geschrieben wird. Ursprünglich hatte Voss gedacht, spiele das Thema im Wahlkampf keine Rolle mehr. Doch weil die Abstimmung sich immer weiter verzögerte, rückte das Thema immer mehr an den Wahltermin heran. Es ist schon schwierig, weil es ja eigentlich um eine Sachfrage geht, die aber so hoch emotional darauf reagiert wird, wo Sie ganz zu Recht sagen, da sind Grenzen überschritten. Es gibt eine Verrohung in diesem ganzen Zusammenleben oder auch Diskutieren. Der politische Diskurs als solches findet nur wenig statt. Voss weiß, dass auch Anzeigen in dem Fall fast immer ins Leere laufen. Die Schlacht um das Urheberrecht, wie Voss die Diskussion nannte, sie ist also nun in den Wahlkampf geschwappt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass diese Anonymität aus dem Internet, wo man durchaus mal Sachen von sich gibt, die man vielleicht so im realen Leben gar nicht sonst sagen würde, dass das aber hinsichtlich der Plakate irgendwie sich schon so überträgt, anscheinend in das reale Leben. Ist traurig, muss auch nicht sein, wird auch der Sache überhaupt nicht gerecht. Aber es ist leider im Moment Realität. Es hat schon Aggressivität angenommen. Auch Felix Spehl, 21 Jahre, Jurastudent und Kreisvorsitzender der Jungen Union Köln, ist an diesem Abend gekommen, hat Voss zugehört. Doch Wie ist das für Wahlkämpfer, gerade auch für die Jungen, das Gesicht der Upload-Filter-Debatte als eigenen Kandidaten zu haben? Also es gibt natürlich bei uns welche, die sagen, das mit den Upload-Filtern ist ein großes Thema für mich. Aber es geht ja hier in NRW, ist ja vor allem, aber in ganz Deutschland ist es ja vor allem eine Wahl für oder gegen Europa. Und wir haben ja Landeslistenprinzip, das heißt, wir haben ja auch keinen direkten Wahlkreiskandidaten. Axel Voss ist unser Kandidat, aber es geht natürlich auch bei den Leuten, die sagen, wir haben ja ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Upload-Filter. Sie sehen trotzdem ein, dass das Thema Europa, die EVP, so ein großes Thema ist, dass sie sagen, ich mache trotzdem Wahlkampf für Axel Voss. Wer sich in den vergangenen Wochen und Monaten in der Kölner, aber auch der NRW-CDU umgehört hat, bekommt dennoch hier und da zu hören, dass es ein Problem im Wahlkampf ist. Das weiß natürlich auch der Kandidat. Doch Voss fühlt sich weiterhin unterstützt. Bei den jungen Menschen gibt es durchaus, die etwas da kritisch mit dieser Frage umgehen, nicht alles vielleicht verstanden haben oder da nochmal nachfragen. Aber grundsätzlich ist auch da eigentlich der Zusammenhalt zu spüren. Und deshalb gehen wir da jetzt auch als Gesamt-CDU, ob jetzt junge Teile, alte Teile sozusagen, davon gehen wir gesamt auch in diesen Wahlkampf rein. Und alles hat ja auch immer zwei Seiten. Voss, noch immer neben dem Besteck stehend, lacht, wenn auch etwas gequält. Ich kann im Moment in der Tat sagen, glaube ich, was die Bekanntheit betrifft, wenn man es jetzt etwas auf die Spitze treibt, der weltbekannteste Europapolitiker zurzeit zu sein. Das war der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss im Beitrag von Moritz Köpper im Rahmen unserer Europaserie, die Sie dann auch gebündelt nochmal auf unserer Website deutschlandfunk.de finden. Und das war's mit Deutschland heute, für diesen Freitag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.